Auf der Suche nach neuen Abenteuern gelangte Siegfried an den Hof der Giebichungen. Dort wurde er das Opfer eines teuflischen Komplotts. Durch einen Zaubertrank verlor er seine Erinnerung an Brünnhilde und verliebte sich in Gutrune. Durch den Zauberhelm verwandelte er sich in die Gestalt von Gunther und eroberte als dieser Brünnhilde auf dem Walkürefelsen. Damit war das schauerliche Bündnis besiegelt. Siegfried würde Gutrune ehelichen und Gunther Brünnhilde. Der Ring des Nibelungen, 16-teilige Podcast-Serie von Regine Ahrem, nach Richard Wagners gleichnamigem Bühnenkunstwerk. Episode 15, Im Netz der Intrige. Vor dem Palast der Giebichungen. Hagen sitzt schlafend auf den Stufen davor. Es ist Nacht. Mein Lieber, schläfst du? Ich höre dich, großer Alberich. Was willst du meinem Schlaf sagen? Erinnere dich an die Macht, die zum Greifen nahe ist. Was hilft mir die Macht? Ich bin ein Bastard und werde nie König sein. Die anderen, die im Lichte stehen, sind mir ein Dorn im Auge. Ja, hasse sie und liebe uns, die wir vom Leid geprüft sind. Du bist mutig und klug und bald wird unsere List sie alle ins Elend führen. Wotan, der mir damals den Ring raubte, wurde von Siegfried seinem eigenen Fleisch und Blut besiegt. Wotans Macht schwindet und mit der ganzen Götterschar sieht er nun seinem Ende entgegen. Ich fürchte ihn längst nicht mehr. Er wird zugrunde gehen wie alle. Hörst du das sagen? Mein Lieber. Wer folgt ihm nach? Wer erbt der Göttermacht? Ich und du. Du und ich. Wir erben die Welt. Ich weiß, ich täusche mich nicht in dir. Du stehst fest an meiner Seite und teilst meine Wut auf sie. Den Ring, den goldenen Ring. Den müssen wir wieder an uns bringen. Nichts anderes hab ich im Sinn. Brünnhilde hält ihn nun in ihren Händen als ihrer Liebe Unterpfand, wenn sie je auf die Idee kommt, den Rheintöchtern in der Tiefe des Rheins den Ring zurückzugeben. Wäre er auf immer verloren. Drum sei all dein Tun auf den Ring gerichtet. So sei es. Du wirst mich rächen. Wotan und Siegfried zum Hohn. Schwörst du's mir? Den Ring werde ich an mich bringen. Sei unbesorgt. So gefällst du mir. Ich lass dich jetzt allein. Und vergiss niemals, ich werde dich reicher belohnen, als du es dir vorstellen kannst. Hagen? Siegfried. Ich träumte. Hast du mich nicht kommen gehört? Wo kommst du so schnell auf einmal her? Vom Brünnhildefelsen. Den Atem, den ich dort eingeatmet habe, atme ich hier aus. So schnell war meine Fahrt. Das Paar folgt gemächlich im Schiff. Dann hast du Brünnhilde tatsächlich bezwungen? Wo ist Gutrune? Euch beiden werde ich erzählen, wie ich Brunhilde erobert habe. Gudrune, wach auf! Siegfried ist da! Siegfried ist da? Heiß mich willkommen, Schönste. Ich grüße dich, mein Held. Heute noch mache ich dich zu meiner Frau. Dann hat Brunhilde dem Handel also zugestimmt? Ihr Widerstand war leicht gebrochen. Und das Feuer ließ dich unbeschadet? Ich durchschritt es für Gunther, weil ich dich zur Frau haben will. Hielt Brünnhilde dich für Gunther? Ich glich ihm durch die Zauberkraft des Helms bis aufs Haar. Dann hast du dich mit ihr vermählt. Fern von ihr war ich bei dir. Aber du lagst neben ihr auf dem Lager. Siehst du das Schwert? Aha. So sehr, wie sich Osten und Westen nicht berühren, so sehr war ich durch dieses Schild von Brünnhilde getrennt. Und wie empfing Gunther sie? Im Frühnebel stiegen wir vom Felsen hinunter zum Ufer, wo Gunther in seinem Boot auf uns wartete. Dort tauschten wir in einem günstigen Augenblick unsere Rollen. Durch den Tarnhelm wünschte ich mich augenblicklich hierher, während ein starker Wind nun das Paar in ihrem Boot den Rhein heraufträgt. Drum macht alles bereit für ihren Empfang. Ach, Siegfried, du Wunderbarer. Wie ist dir das alles nur gelungen? In der Ferne sehe ich ein Segel. Es werden Gunther und Brünnhilde sein. Bereitet alles für den Empfang vor. Brünnhilde soll sich wohlfühlen bei uns. Du, Hagen, rufe die Männer herbei und ich rufe die Frauen. Heute soll Hochzeit sein am Giebichungenhof. Siegfried, willst du dich ausruhen? An deiner Seite ruhe ich mich aus. Ihr Männer und Frauen! Das Wort erscheint! Ist Not am Mann? Wartet ein Feind auf uns! Macht euch bereit für Gunthers Empfang! Er führt seine Braut mit sich! Und? Wird er bedroht? Folgen ihm feindliche Truppen? Er ist allein mit seiner Frau! Niemand, der ihm folgt! Hat er den Kampf gewonnen? Der Drachentöter stand ihm bei! Friede sei Siegfried, dem Helden! Was können wir denn sonst noch tun? Was? Was? Trinkt und feiert die ganze Nacht. Alles zur Ehre der Götter, damit sie segnend ihre Hand über diese Ehe halten. Oh, was für ein Glück liegt über diesem Tag. Der finstere Hagen ist fröhlich. Und richtet mit Eifer die Hochzeit auf. Beruhigt euch, Männer und Frauen. Seid eurer neuen Herren gewogen. Und wenn jemals ein Leid sie träfe, seid rasch dabei, sie zu rächen. Da seid ihr ja. Willkommen, Gunther. Willkommen. Dir und deiner Braut. Friede dem herrlichen Paar. Friede. Brünnhilde, die herrlichste Frau von allen, bringe ich euch her. Durch die Gunst der Götter ist dem Geschlecht der Giebichungen der höchste Ruhm zuteil geworden. Glücklicher König der Giebichungen. Glücklichster aller Könige. Komm, Brünnhilde, lass uns hinauf zum Palast gehen. Sei gegrüßt, Gudrune. Und da sehe ich auch Siegfried kommen. Mit Freude sehe ich dich, Gudrune, an der Seite dieses herrlichen Mannes. Ah! Was ist hier? Siegfried, hier? An der Seite einer anderen Frau? Gunthers Schwester wird sich mit mir vermählen, wie du dich mit Gunther. Ich mit Gunther? Wie kannst du so etwas sagen? Willst du mich etwa nicht kennen? Ich dich kennen? Siegfried, mein Gemahl! Aber Brünnhilde, ich bin dein zukünftiger Gemahl. Lass mich in Ruhe! Was geht hier vor? Siegfried? Der Ring. Mein Ring an deiner Hand, Siegfried. Ich dachte, dieser Mann da hat ihn mir geraubt. Wie kommt der Ring von ihm an deinen Finger? Der Ring? Ich habe ihn nicht von Gunther. Gunther, du da, durch diesen Ring, den du mir gestern entrissen hast, bist du mit mir vermählt. Melde also dein Recht und fordere den Ring zurück. Den Ring? Ich weiß gar nicht, wovon du sprichst. Ich weiß genau, was passiert ist. Siegfried war es, der mir den Ring entwendet hat. Siegfried, der gemeine Dieb. Den Ring habe ich nicht von einer Frau bekommen. Ich habe ihn von einem Drachen erbeutet, den ich im Kampf besiegt habe. Brunhilde, Verehrteste, erkennst du den Ring an Siegfrieds Finger? Wenn es der ist, den du Gunther gabst, dann gehört er auch ihm. Und Siegfried hat ihn unrechtmäßig an sich genommen. Dafür muss er büßen. Was für ein schrecklicher Verrat. Verrat? An wem? Die Götter rufe ich an. War das euer Plan? Dass ich Schmerzen ertragen muss, wie noch nie ein Mensch zuvor? Nun gut. Wie nie zuvor soll auch meine Rache sein. Ich werde mein Herz zerbrechen, um den zu zerstören, der mich zerstört hat. Brünhilde, Gemahlin, beruhige dich. Gemahlin, weg mit dir! Verraten, wie du bist. Bist du auch selbst ein Verräter? Hört mir gut zu, alle! Nicht ihm hier, sondern diesem Mann dort bin ich vermählt. Siegfried, Gutrunes Gemahl? Mit ihm war ich in Lust und Liebe vereint. Wie kannst du so etwas behaupten? Muss ich dich wirklich vor allen einer Lüge überführen? Gunther, habe ich als Blutsbruder die Treue geschworen und zum Beweis meiner Treue habe ich mein Schwert zwischen mich und diese Frau gelegt. Wie sehr du lügst! Zwar kenne ich dein Schwert, aber als wir beieinander lagen, trennte uns nichts. Er hat Gunther getäuscht. Siegfried, was für eine Schande wäre es für mich, wenn du ihren Vorwurf nicht entkräften kannst. Siegfried, du solltest ihn und mich betrogen haben? Schwöre, dass es nicht wahr ist. Ja. Schwöre es! Ja! Schwöre es! Wenn du im Recht bist, dann stell dich ihren Anschuldigungen entgegen und schwöre den Eid drauf. Das will ich gerne tun. Auf wessen Waffe soll ich den Eid ablegen? Nimm meines Speeres Spitze. Bei des Speeres Spitze spreche ich den Eid. Ja, diese Speeres Spitze segne ich, dass sie ihn dadurch bohrt. Denn er hat einen Meineid geschworen und damit den Tod verdient. Zu Hilfe, ihr Götter! Was passiert hier? Wem können wir hier noch glauben? Leute, kümmert euch nicht um dieses Geschwätz. Und du, Gunther, gönn deiner Frau ein bisschen Zeit, dann wird sie sich schon wieder beruhigen. Und aufhören, mit ihren frechen Worten unser aller Ehre zu beschmutzen. Die ganze Angelegenheit ärgert mich. Mehr als dich, Gunther. Vermutlich hat der Tarnhelm versagt und mich nur zur Hälfte verborgen. Deshalb verwechselt sie mich mit dir. Doch ich bin sicher, ihr Groll wird sich bald verziehen. Am Ende wird sie dankbar dafür sein, dass du sie erobert hast. Hört, Leute, lasst uns endlich Hochzeit feiern. Gudrune, komm mit mir. Folgt mir zum Mahl. Freut euch mit mir, der ich der Glücklichste bin von allen. Was ist der tiefere Sinn von all dem? Ich gab ihm alles und er hat alles mit Füßen getreten. Wer hilft mir nun, mich an ihm zu rächen? Vertraue mir, Brunhilde. Den, der dich verriet, werde ich rächen. Du willst dich für mich an Siegfried rächen? Hast du nicht seine Augen gesehen, die trotz ihrer Lügerei alles erleuchteten? Ein einziger Blick von ihm genügt, um dich außer Gefecht zu setzen. Er hat einen Meineid auf meinen Speer gesprochen. Ach, Eid oder Meineid. Da musst du schon nach etwas Stärkerem als deinem Speer Ausschau halten, wenn du den Stärksten besiegen willst. Ich weiß von Siegfrieds übernatürlichen Kräften. Ich weiß, wie schwer er zu besiegen ist. Mit dem Zauberspiel meiner Hände habe ich seinen ganzen Leib gesegnet, wodurch er unverwundbar wurde. Nur seinen Rücken habe ich ausgespart. Seinen Rücken? Weiß ich doch, dass er niemals seinem Feind den Rücken zukehrt, weshalb der Rücken seine schwache Stelle ist. Treffe dein Speer ihn dort. Dort wird er ihn treffen. Was ist mit dir, Gunther? Was grübelst du hier vor dich hin? Was für eine Schande. So ist es. In der Tat. Wie konnte er mich nur so betrügen? Sei still, du Feigling. Siegfried hast du vorgeschickt, um mich zu erobern und um dich nachher an seiner Stadt mit mir zu vermählen. Wie tief ist euer Geschlecht gesunken, dass ihr zu solchen Hinterhältigkeiten Zuflucht nehmen müsst? Betrüger bin ich und zugleich Betrogener. Verräter bin ich und zugleich Verratener. Ich wünschte, ich wäre tot. Hilf mir, Hagen. Wie kann ich jemals meine Ehre wiederherstellen? Da hilft nur eins. Und das ist Siegfrieds Tod. Siegfrieds Tod? Nur der sühnt dich in deiner Schmach. Aber wir haben einander Blutsbrüderschaft geschworen. Und er hat sie gebrochen. Das muss er mit seinem Blut bezahlen. So ist es denn wahr. Er hat mich wirklich verraten. Dich verriet er. Wie ihr alle mich verraten habt, nicht er allein. Ihr alle habt euch an mir schuldig gemacht. Doch Siegfrieds Tod soll mir vorderhand genügen. Er falle. Zur Sühne für euch und für mich. Ja, er falle. Uns allen nützt sein Tod. Aber Gutrune, wie stehen wir vor ihr da, wenn wir ihr den Gatten entreißen? Den Gatten? Wenn sein Tod sie betrübt, dann muss man die Tat vor ihr verbergen. Morgen ziehen wir zur Bärenjagd. Dort können wir Siegfrieds Tod als Jagdunfall tarnen. So soll es sein. Siegfried falle. Rache für die Schande, die er mir angetan. Mit seinem Blut büß er die Schuld. Da stirbt er dahin, der große Held. Nicht lange noch, und der Ring wird mir gehören. Alberich, gefallener Herr der Nibelungen, hörst du mich? Mach dich bereit. Deine Zeit naht. Der Nibelungenschar wirst du aufs Neue unterwerfen und mit ihnen die ganze Welt. Denn niemand anderer als Alberich ist der Herr des Ringes. Der Ring des Nibelungen, 16-teilige Podcast-Serie von Regine Ahren, nach Richard Wagners gleichnamigem Bühnenkunstwerk. Mit Dimitri Schad, Bibiana Beglau, André Hennecke, Lars Rudolf, Anjorka Strechel, Fabian Hinrichs und Regina Lemnitz sowie vielen anderen. Komposition Felix Raffel unter Verwendung der Originalmusik Richard Wagners. Regieassistenz Andrea Andriesewitsch. Ton und Technik Peter Awa und Wenke Decker. Regie Regine Ahren und Peter Awa. Redaktion Juliane Schmidt. Aufgenommen in Kunstkopf-Stereophonie. Ein Podcast des Rundfunk Berlin-Brandenburg 2022.